Herein! Ah, der Herr Plutzerkern samt Zuwach, Sie wünschen, meine Herren? Können wir die gnädige Frau sprechen, Herr Damian? Meine gnädige Frau Schwester tut eben abwaschen. Sie beschäftigt sich mit dem Geschirr von gestern. Wir kommen nur fragen, was wir heute liefern dürfen. Ich glaub nichts. Ich glaub nichts, weil wir heute ins Wirtshaus gehen tun. Nein, aber lieber Herr von Dien. Ist das mein Schwager mit dem Haus hier? Ich kann Ihnen nur als Hausherr natürlich nicht verwehren, hereinzukommen. Aber ich rate Ihnen, machen Sie, dass Sie wieder hinauskommen. Was? Wie reden denn Sie mit mir? Ah, Sie haben geglaubt, Herr Zins, ich werde wegen Ihrem Lumpengeld meinen geliebten Ziehsohn Adolf fortschicken. Der Herr Seelenverkäufer, der uns den lieben Adolf hat abhandeln wollen. Habt ihr denn nicht selbst eingewilligt? Könnt uns gar nicht einfallen, was unser Ziehsohn ist uns nicht feil. Und wenn wir 10 solche Ziehsöhne hätten, wir gäberten keinen doch her. Doch kommt uns der Herr Zins groß. Das ist eine freche Zumutung, das ist ja das Prügeln wert. Na, was ist denn Herr Blutzerkern zusammen zu? Aber packt es an, meine Herren, gehen wir denn da? Ist eh nicht unser Kunststück. Der kauft eh alles in der Markthalle, na gehen wir. Oh, aber meine Herren, seid so gut. Mir war es ja mit dem Handel gar nicht ernst. Ich habe euch ja nur auf die Probe stellen wollen. Gehen's. Jetzt hätten sie bald Schläge gekriegt aus lauter Probe, Herrn. Ja, so kann ich diesen Goldfuchs am meisten demütigen. Ich bin ja der beste Freund mit eurem Adolf. Was so? Er hat das Quartier genommen im ersten Stock. Ihr zieht's alle mit ihm. Was? Was da? In das Prachtquartier kommen wir? Juhu! Nein. So ein Ziehsohn, das ist ja wirklich eine Freude. Jetzt dummelt's euch. Er hat gesagt, ihr sollt längstens in einer halben Stunde alle in der neuen Wohnung sein. Yes. Adieu! Weib, volle Ohnmacht vor Freuden. Wir sind in den ersten Stock. Wir gratulieren. Na, jetzt wird's aber schön stolz werden. Das kann man sich ja denken. Nein, stolz nicht. Aber ungeheuer leidenschaftlich werde ich, seit ich ein Geld gespür. Ja, was hat denn der Herr Damian für Leidenschaft? 2 Stück. Liebe und Rache. An wem will sich denn der Monsieur Damian rächen? An einem französischen Stutzer, der gestern meiner Saalal nachgegangen ist. Bonbon heißt er. Der muss Schläge kriegen. Ja, den tun uns der Monsieur Damian nur zeigen. Nachher diskurieren wir mit ihm. Ja, die Sprache wird er verstehen. Der Herr Cheri. Und wenn er kein Wort Deutsch kann, ja, was? So einer guten Kundschaft stehen wir ja bei. Wir müssen uns einen genauen Plan entwerfen. Aber da können wir ja jeden Augenblick gestört werden. Da gehen wir never ins Wirtshaus. Ja, der Herr Damian ist selbstverständlich unser Gast. Ist doch merkwürdig. Früher, wie er es notwendig gehabt hat, da hat mich keiner reingeladen. Und jetzt, wo ich es nicht brauche... Es ist uns ja eine Ehre. Naja, ist ja gut. Übrigens, was ich wegen Stolzwerden gesagt habe, da habt ihr ja Unrecht. Denn ich werde mich im Glück stets so benehmen, dass mir's jeder ansehen wird, dass ich ein gemeiner Kerl war. Ich gehe ins Wirtshaus! Dann kann ich nicht ausbleiben. Denn ich muss unbedingt beim Einzug im ersten Stock dabei sein. Na, die Leute da oben, na, in ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Am wenigsten in der vom Chevalier Bonbon. Johannes, flehe Ihnen an, Sie müssen mir helfen, verschwinden. Ich habe zwar augenblicklich kein Bargeld, aber dieser Ring... Gib's her, Herr Bonbon. Oh, ganz brauchbar. Ich bin bereit, ein gutes Werk dafür zu tun. Mein Bruder wird sicher einige Gelder für mich heimlich verwahrt haben. Ich muss zu ihm reisen, aber die Wacke lässt mir nicht einmal die Treppe hier herab. Ich habe nun einen Plan. Sie geben mir Ihren Dressenhut, Ihren Bedientenrock, und schaffen mein Kleider irgendwo hinunter. Mein Frack, mein Perücke und mein Hut. In Ihrer Livree lassen mich die Wächter da vor der Wohnungstür sicher wohnen. Also gut, tauschen wir es gleich. Ja. So, dann ist Rock. Voilà. Den Hut bringe ich gleich. Hier haben Sie mein Frack, Hut und Perücke. Chevalier Beaumont, Sie warten da drinnen im Nebenkammerl nur eine kleine Weile, bis ich Ihre Sachen hinuntergetragen habe zu dem Bandler Schlucker, der da unten zur Ebener Erd wohnt. Ich sage ihm nur ein paar Worte, dass Sie sich bei ihm unten wieder umkleiden können. In 5 Minuten gehen Sie ganz keck über die Stiegen hinunter. In der Verkleidung erkennen Sie die Wache nicht. Wit, mag er nur schnell. Also werde ich mir einstweilen in dieser Kammer verstecken. Sag, Anton, Mir war doch gerade so, als ob ich eben den Johann da im Saal gehört hätte. Ja, mir auch. Ja, uns auch. Wird schon wieder kommen, er entgeht uns nicht. 10 Gulden zahlt der Herr von Zins einem jeden von uns Bedienten, wenn wir den Johann ordentlich durchkapatschen. Also, das Honorar wollen wir verdienen. Der Johann ist ein schlechter Kamerad und schon dafür allein muss er einen Denkzettel kriegen. Ja, und jetzt schauen wir geschwind in der Küche nach. Ist er dort auch nicht? Nachher passen wir ihn hier da im Saal ab. Hier herein kommt er bestimmt irgendwann. Also kommt, gehen wir. Herr Schlucker! Ist da herin niemand zu Haus? Das passt mir großartig. Das muss ich geschwind zu was anderem benützen. Der spröden Jungfer Salerl, die mich einmal so hat abblitzen lassen, der will ich einen Streich spülen. Der Damian ist eifersüchtig. Ich ziehe jetzt den Rock vom Chevalier Bonbon an, setze die Perücken und den Hut auf. Und jetzt schau ich beim Fenster hinaus. Die Nachbarschaft sieht, dass ein Chevalier bei der Salerl ist, erzählt das bei Gelegenheit dem Damian, dem rutscht in der Eifersucht was aus. So geht meine Rechnung noch beim Auszug aus diesem Haus glatt aus. Ich rech mich auch noch an der spröden Salerl, dieser schnippischen Person. Ich muss mich noch besser hinauslehnen, damit mich ja die ganze Gassen sieht. So, also, pst, Luisa. Wer? Dort beim Fenster, wie er sich hinausbeugt. Das ist der Bonbon. Los auf ihn. Wart nur, Cherie. Gut. Wart, du verdammter Bonbon, So. Was, du, der Fett? Und ein paar nicht dazu. Das ist ein Irrtum. Ich bin doch... Hinaus, du! So, der Kerl, der hat seinen Teil. Ich danke Ihnen, meine Herren. Bitte. Danke sehr, die Salerl ist gerochen. Wollen Sie wieder was brauchen? Ja, für eine so gute Kundschaft, da sind wir stets bereit. Das war großer, danke. Wir empfehlen uns. Ah, mon Dieu, ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, der Johann wird unten zu ebener Erde alles geordnet haben. Jetzt, ich will also weggehen. In dieser Livree erkennt mich kein Mensch. Jeder wird mir für den Johann halten und da kann ich leicht echappieren. Ah, da ist der Johann. Du schlechter Kamerad, du. Los, auf ihn. Der verliert seinen Tod. Monsieur, Bouffon. Beau, auf Sie, Ihren Sieg, mein Herr. Ich bin ja ganz schlechter. Was ist denn da los? Johann, ich schläg euer Knaben. Der Schlinge verdient's, nur zu. Was Teufel geht denn da vor? Herr von Zins, wir haben unser Trinkgeld verdient. Wir haben den Johann durchkarabatscht. Das ist ja gar nicht der Johann. Der Johann. Chevalier Bonbon. Oui. Sie? Oui, Monsieur. Ich bin, es hat Ihr geherrscht, ein Irrtum in Person. Diese Filou wollten der Johann. Und dieser verdammte Livret. Aber da ist er ja, der Johann. In Ihrem Rock, Chevalier? Der verdammte Rock. Da ist der Johann. Wir haben einen Unrechten erwischt. Wissen Sie, Chevalier Bonbon, dass ich in Ihrem Rock Prügel gekriegt habe statt Ihnen? Weiß er, Johann, dass ich in seinem Rock geprügelt worden bin statt ihm? Von wem? Von Ihrem Kameraden. Aha, Herr Knorren haben wir so meine Schläge gekriegt und ich die Ihrigen. Jetzt fragt sie nur, welche besser waren. Komm her da in den Winkel und gib er mir meinen Sack wieder. Ich werde ihm auch seinen Rock. Ich muss erst nachschauen, in dem Rock vom Chevalier ist was Schweres. Oh, ein Geldbeutel. Der wird sich beim Rucktaschen jetzt gleich zu mir herüberspielen. So, hier ist Ihr Ruck. Herr Goldfuchs, ich weiß, Sie können den heute fälligen Zins nicht bezahlen. Ich? Irren Sie sich, Herr Zins. Leider nicht. Ihre 80.000 Gulden, auf die Sie noch bauen, sind weg. Was? Das Bankhaus hat verliert, der Direktor ist flüchtig. Entsetzlich. Was höre ich? Was ist es dann mit den 6.000 Gulden von meinem Vetter? Weiß ich nicht. Ihnen, Chevalier Bonbon, kann ich bessere Nachrichten bringen. Ein Bekannter von mir, ein Freund Ihres Bruders, ist für Ihre hiesigen Schulden gut gestanden. Sie sind frei, Chevalier. Oh, Dieu, merci. Die Wache ist schon abgeschafft. Sie wartet nur noch auf ein kleines Trinkgeld. Ah, natürlich, Trinkgeld. So sieht ihr immer Trinkgeld, aber ich gebe gern, kann abreisen. Oh, charmant. Ich habe doch eine Börse im Rock gehabt mit 200 Louis d'Or. Ja, wo ist sie denn? Ah, vielleicht da. Auch nicht? Ah, wo kann sie bloß sein? Ich muss zu meinem Geld kommen, Herr Goldfuchs, ich pfänd Ihnen. Oh, was? Johann, ich bin der Hausherr. Ich bin der Erste, der pfänd. Gut, so wird er entsperrt, der Herr Goldfuchs. Hey, Wachter! Parbleu! Mein Börs ist futsch! Weg! 200 Louis d'Or! Der Johann hat meinen Rock angehabt. Niemand anderer hat gestohlen als er. Was? Ich? Packt ihn! Wir haben ihn schon, Euer Gnaden, unseren guten Kameraden. Finger weg, der wird visitiert. Ja, da ist er schon. Ja. Oh, also, da haben Mann. Euer Gnaden die Börse. Schön, oh, merkst den ein. Ja, mein lieber Johann, jetzt nutzt dir nichts mehr. Marsch! Nee, ich verlange eine solide Behandlung. Also, wir gehen mit bis auf die Wache. Also, ja, wir gehen. Ah, jetzt ich geh auch. Adieu. Eine alte und bittere Erkenntnis. Nur der Armgewordene erkennt die Menschen. Vater, lieber Vater. Du wagst es noch, mir unter die Augen zu treten, Emilie? Was man Ihnen auch über mich gesagt haben mag, es ist vorbei. Mein ganzes Leben will ich nun allein Ihrem Trost weihen. Für mich gibt es keinen Trost mehr. Reden wir jetzt von was anderem. Die schöne herrschaftliche Wohnung da im ersten Stock ist schon vergeben. Die Möbel fertig. Sie müssen gleich hinaus. Wie unmensch, Sie weisen meinen Vater auf die Straße? Wenn Sie wollen, das Quartier da unten zu ebener Erd wird gleich leer werden. Auf ein paar Tage können Sie es haben. Bist du zufrieden, Emilie? Ja, lieber Vater. Herr Zins, ich nehme Ihr Anerbieten an. Also, dann schnell heraus aus dieser Wohnung. Die neue Partei wird gleich kommen. Komm, mein armes Kind. Herr Zins, ich möchte niemand begegnen. Wir gehen die Hintertreppe hinunter, Vater. Gehen wir also in unsere Wohnung zu ebener Erd. Vergessen. Ich habe meine Puppen schon. Was in den alten Kosten drinnen war, habe ich in die Puten da gehabt. Was ist Kimmer? Das ist ein Auszieher. Juche! Auf den ersten Stock. Du, Vater, gehen wir über die Fuderstiegen? Natürlich, nur hinauf. Ich trau mich gar nicht. Komm, häng dich ein, Zifferl. Jetzt sind wir feine Leute. Jawohl, eine noble Gesellschaft. Eins, zwei. Eins, zwei. wärmer. Im ersten Stock. Ja, und das hier ist der schönste Salon. Gefällt euch? Wirklich großartig, Herr von Zins. Schaut euch auch die anderen Zimmer an. Eines schöner als das andere. Adieu. Wo nur der Damian und die Salerl sind. Werden schon kommen. Da kommen sie, kommt die Kinder. Die Kinder, was treibst du denn? Was soll ich denn mit dem Bettzeug tun? Schmeiß auf die Erden in meine Puten. So, und jetzt komm, Seppel. Nehmen wir unser Palais in Augenschein. Da schaffen wir schöne Füße. Also hier sollen wir von nun an leben. Mein armes Kind. Fassen Sie sich lieber. Liebster Vater. Wo ist... Adolf? Ja, was sehe ich? Einen ruinierten Mann, nach dessen gestern noch reicher Tochter sie eigennützig ihre Liebesnetze ausgeworfen haben. Und Sie tun mir Unrecht, Herr von Goldfuchs. Meine Liebe zu Emilia ist wahr und rein. Ein Glück, dass ich sie so leicht beweisen kann. Was höre ich? Weit mehr, als ihnen die Laune des Glücks nehmen konnte, hat sie mir gegeben. Mein Vater lebt in Indien. Heute habe ich die Kunde erhalten. Ich bin der Erbe eines ungemessenen Reichtums. Sie? Emilia hat mich geliebt, als ich arm war. Jetzt ist sie arm. Nun lege ich alles, was ich habe, freudig zu ihren Füßen. Darf ich sie die meine nennen? Adolf, Vater. Das ist mehr, als ich verdiene. Nehmt meinen Segen. Meine Kinder. Herr Vater, Frau Mutter, Musikanten kommen über die Stiegen auf. Und voran der Onkel Damian. Und die Salerl. Da sind wir. Musikanten haben wir mitgebracht. Denn gefeiert muss es werden, das Glück. Nur nicht Fischereien. Nur lieber dem Herrgott danken. Denn die Laune des Glücks sind wandelbar.